Schön alles weg, was da vorne steht, Korks, dann die Hexe, dann die Zermalmerin. Folgendes wird jetzt passieren, es werden gleich Leute eingeteilt, die eine Hexe rausnehmen. Das heißt, der Raidleiter sagt an, wir spielen Hexe Violett. Das bedeutet, für diejenigen, der die Hexe, andere Hexe rausnehmen soll, er nimmt die andere Hexe raus, instant. Bedeutet für alle anderen, auf diese Hexe wird sofort Damage gemacht. Die muss ganz schnell laufen, geht die nicht ganz schnell laufen. Kommt Blub, wenn das Blub kommt. Wenn das Blub kommt, auch. In der zweiten Phase passiert es, dass wirklich der Tank unglaublich wichtig. Der Boss muss mit der Arschfotze zu Rot getankt werden. Macht er das nicht, Vibe? Weil guckt er uns an, haben wir alle Debuffs. Haben wir alle Debuffs, haben wir plötzlich 20 Flächen da liegen, die sind ungefähr so groß wie eine Pizza, die ihr euch bestellt, die eigentlich in Maxi ist. Mit Käserand und allem drum und dran. So riesig ist die. Mit anderen Worten, macht er 5 Mal und die Fläche ist komplett blutrot, Vibe springt runter. Der Boss darf nur mit der Arschfotze zu Rot getankt werden, egal was passiert. Und jetzt darf auch nur ein Tank davor stehen. Und wenn der Tank so viele Stacks hat, dass er sagt, ich überlebe es nicht mehr lange, dann muss er dem anderen Tank Spott zurufen. Und dann läuft der andere Tank, der gerade auch an der Arschfotze vom Boss steht, durch den Boss durch, macht einen Spott, damit der Boss immer noch dahin guckt. Und der andere Tank läuft ganz an die Seite. Wirklich an die Seite, abfurzen von der Kacke und an die Arschfotze vom Boss gehen. An der Arschfotze vom Boss stehen bleiben und warten, bis jetzt der andere Tank Spott ruft. Und wir fangen damit hinten bei der Treppe an, die hinter blau ist. Und wir machen das im Uhrzeigersinn immer daneben, daneben, daneben, daneben, daneben, daneben, daneben. Wo der Tank hinlaufen muss, der die Scheiße abfurzen muss. Und ich bin gerade wirklich nur davon genervt, dass Shifty den Boss nicht erklären konnte. Massendispel hat in diesem Raid ein Alex und du, sonst keiner. Jaja, aber er hat kein Mikro und ich weiß nicht, ob ich die Übersicht habe, wann ich das Feuer, weil ich ja nebenbei noch Schaden mache. Jedes zweite Mal. Oh. Ich habe dem Alex jetzt seit 14 Tagen erzählt, er brauche ein Mikro und seit 14 Tagen sagt er, scheiß ich drauf. Und seit 14 Tagen denken meine Offiziere, dass sie nicht auch noch einen Ton dazu sagen müssen und lassen es so laufen. Und seit 14 Tagen sage ich, wenn meine Offis den Mund dagegen nicht aufmachen, dann sage ich auch nichts mehr. Gut, Shifty hat das Wort, ich mute mich jetzt. Und ich mute mich wirklich und ich mute mich auch nicht mehr. Wieder mal leider nur eine weitere Lüge von Albira. Dieses Mal wäre es aber wirklich schön gewesen, wenn er sein Mikrofon gemutet gelassen hätte. Drachenlady hat ein Disco. Kommt Drachenlady wieder? Drachenlady, Drachenlady, Drachenlady, Drachenlady. Ich weiß, dass du reden kannst. Du kannst mich auch anstupsen. Kommst du wieder? Drachenlady, Drachenlady. Jetzt streichen wir den Tag Urlaub. Jetzt gehst du nach Hause und guckst dir die durch. Morgen machen wir einen Test. Dann habe ich in 100 Wochen vielleicht 20 Leute da stehen, die wissen, ich komme vorbereitet zum Raid. Lerne durch Schmerz. Lernt die Bosse. Kommt vernünftig. Habt die Sachen im Kopf. Hört in. Drachenlady. Ich bin diesen Raid eigentlich vorhin nur gegangen, damit ihr heute noch was habt. Normalerweise die vernünftigste Entscheidung wäre gewesen, wir gehen suchen. Ja, und meine Offiziere wissen, dass zumindest die, die ich mir rausgezogen habe, die wissen ganz genau, warum wir den Raid noch gegangen sind. Aber wenn ich jetzt sehe, dass man es eigentlich nicht verdient hat, frage ich mich auch, warum man dann jetzt hier noch stehen soll und irgendwas machen soll, sondern dann bin ich der Meinung, nö, dann machen wir jetzt unseren Job und suchen Leute und der Rest beschäftigt sich mit den Bossen, bis man sie endlich kann für nächste Woche. Wer ist deine Meinung nach? Nicht verdient haben es alle Caster, weil man die Hexe nicht zu sich geholt hat, weil man nicht die richtige Zermalmerin runtergemacht hat, weil man tatsächlich es nicht geschafft hat, die Ads, die dort in der Mitte waren, down zu fokussen, beziehungsweise down zu nuken. Nicht verdient haben es die Milis, die rausgelaufen sind. Rausgelaufen sind Tedina, Traumglanz, Riri. Also eigentlich alle Milis. Ja? Und wenn ich die alle nicht mitnehme, gibt's kein Raid. Punkt. Weil auch du hast zwar etwas getan, was gut gemeint war, aber das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Deinen Job machen. Ich finde, da hat man es nicht verdient. Und dann ist es für die Gilde deutlich besser, weiter Leute zu suchen und notfalls, wenn nächste Woche wieder Leute hier stehen, die es nicht verdient haben, hat man vielleicht noch Leute, die es verdient haben. Und dann kann man verkleinern. Ich sehe gerade nicht, warum ich das jetzt hier verkleinern soll, nur damit der Boss noch liegt und den Leuten noch Zucker in den Arsch geblasen wird, fürs Nicht-Zuhören nicht das tun, was angesagt ist. Sehe ich nicht ein. Hilarena. Und ich würde gern weiter warten. Ja, aber das Thema ist vom Tisch. Das soll heute noch weitergehen. Ja, ist nur... Ja, es ist trotzdem vom Tisch, weil es für die Gilde nicht das Beste ist. Drachenlady wird schreiben und ich möchte, dass diesmal nicht alles okay da steht, sondern wirklich was steht. Rotos, du hast ja, denke ich mal, wesentlich mehr gesehen als Heiler, oder? Ja, gesehen kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, also tryen heißt eigentlich für mich, ich bin ja jetzt auch schon seit ewig dabei, heißt für mich, dass man nicht nach dem dritten aufgibt, wenn es mal nicht so klappt halt. Ja, da muss man halt weiter probieren, ein wenig üben, ne? So wie es früher zum Beispiel auch war, ne? Ja. Weil das hat ja dann keinen Sinn eigentlich, weil, wie gesagt, sonst lernt man es ja nicht, ne? Weil anschauen kann man sich das alles im Internet, das ist alles gut und schön, ne? Aber wenn man es erstmal selber macht, schaut es ein bisschen anders aus, ne? Ich habe dort eine andere Meinung, Rotos. Ich habe die Meinung, wenn ihr alle stehen und den Boss vorbereitet habt und wenn man mitbekommt, dass alle auch in ihrem Hirn haben, was getan wird und die Raid-Disziplin mitbekommen, wenn der Raid-Leiter A sagt, auch A zu machen, dann bin ich der Meinung, ja, dann übt man und übt man und übt man und übt man. Wenn man aber ankommt und sich noch nicht mal vorbereitet hat, jetzt das Ding dann erst hier lernen, Rep-Kosten farmen gehen, Zeit da investieren, in denen wir Offiziere weiter rekrutieren können, uns, gelinde gesagt, auf den Sack gehen? Nee, finde ich nicht. Dafür muss es mal nicht belohnt werden, dafür muss man bestraft werden. Die Strafe ist das nicht zu gehen. Damit man endlich lernt, notfalls durch Schmerzen, dass man sich verdammt nochmal vorbereiten muss und die Ohren offen zu halten hat. Ich bin immer der Meinung, dass man üben, üben, üben soll. Aber immer nur dann, wenn es Sinn macht. Das macht keinen Sinn. Weil das Zeichen, was man damit setzen würde, ist, ihr braucht euch die Bosse nicht angucken. Dann gebe ich eben tausendmal Twine und Twine und Twine und legen das dann trotzdem irgendwann. Die halbe Stunde in der Badewanne liegt, müsst ihr euch einen Guide nicht angucken. Ist doch scheißegal. Macht weiter so. War gut so. Applaus. Und das will ich nicht. Ich will den Leuten auf die Fresse hauen dafür, dass sie sich nicht vorbereitet haben. Aletix, auch du bist gebeten worden, etwas zu sagen. Und zu meinem Office. In 20 Sekunden werde ich laut. Ihr solltet es vorher selber werden. Ja, dann muss jetzt nur noch der Arlet was sagen. Aber so wie es aussieht, kommt da nichts. Alex! Ich rede mit dir! Ich will eine Antwort haben! Mach deine Fresse auf! Jetzt! Antrag auf Gildeausschluss. Ja. Ja. Jo. Jo. Ja, Alex ist aus der Gilde schmeißen, Tickets schreiben. Danke, mutwilliges Zerstören des Spielspaßes anderer. Ich kann nicht mehr, er bringt es immer noch. Das musste ich gerade aufnehmen, Alter, das schneide ich dazwischen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich hoffe, Hato hat jetzt dann kapiert, dass man nicht lieb und nett bleiben darf. Tankmonk! Ja, keine Ahnung, es war halt bei einem Teil der DD ist Damage nicht da, der Fokus nicht da und das ist schade. Und ich weiß nicht, also wir als Tank hatten ja nicht mehr wirklich was zu tun, weil wir nicht mal in Phase 2 gekommen sind. Also ich weiß auch nicht, was ich, also vielleicht wird noch ein, zwei, drei Tries gehen, aber wenn du meinst, das sollen wir nicht machen, dann machen wir es halt nicht. Ist auch egal. Nein, bringt nichts. Wäre man auf die richtigen Ziele gegangen, dann hätte ich gesagt, yo. Aber man ist nicht auf die richtigen Ziele gegangen, das ist eben die mangelhafte Vorbereitung. Ich bin nicht dafür da, dass wir hier erst Autofahren lernen. Autofahren lerne ich in der Fahrschule und dann komme ich dazu und dann können wir gerne reinfahren. Und Shifty, ich bin am nächsten Wochenende nicht da, das heißt, du bist Raid Lead. Ich auch nicht, das ist das Problem. Ich ziehe um. Wie gesagt, warum wusste ich nicht davon, hey, an dem Datum werde ich nicht da sein, weil ich umziehe? Wollte ich dir heute nach dem Raid mitteilen. Cool, das heißt, ich darf das nächste Konzert kaputt machen und die Karten schreddern, ja? Nein. Ja, werde ich aber müssen. Du nicht da, ich nicht da, kein Raid-Lead da. Also, muss ich ja wohl. Ich könnte das Wochenende in Raid wohl leaden. User in your channel was banned from the server. Also ich... MLJ zum Raid. Ich hoffe, Alex ist entfernt. Und ja, ich hoffe, das Ticket wird geschrieben. Das machen wir gleich. Ja, Valentia hat 23, 24k gefahren. Das ist mehr als in Ordnung für diesen Boss. Der Artiker hat gefahren bei diesem Boss an Heilung ungefähr 18k. Das ist zu wenig. Drachenlady hat bei diesem Boss an Heilung gefahren 16k. Das ist zu wenig. Adel X brauchen wir uns nicht mehr angucken. Brotos hat gefahren, aber der ist Tankheal. Und selbst er als Tankheal hat 22k gefahren. Das ist das Raw Healing. Ja? Das ist das Raw Healing, wie es hinter auf Warcraft Blogs auch stimmt. Falls jetzt der ein oder andere mit Skada und Details etc. pp. ankommt. Und unter 20 ist Kacke. Und ja. Ich habe die Geduld nicht und ich will sie auch nicht mehr haben mit den Leuten, dass ich im Raid dann noch 1000 Nachfragen nach etwas, was sie hätten vorbereiten sollen, zulassen werde. Ich will, dass man sich vorher vorbereitet. Alles andere ist, wie wenn man mir und jedem Einzelnen dieser Gilde, der sich vorbereitet hat, in die Fresse haut. Und dann schlag ich zurück. Vorbereitung ist wichtig hier. Und wir sagen das vom ersten Satz, den man mit uns kommuniziert in dieser Gilde, bis zum letzten. Vorbereitung. Vorbereitung ist in dieser Gilde 99% von allem, was man hier zu tun hat. 99% vorbereiten. Das ist ja ganz akzeptabel, verstehe ja. Nur, wenn sie die Leute eh nicht vorbereiten, oder in dem Sinne, wenn man... Schmeiß ich sie ab nächster Woche einfach aus der Gilde. Rechtsklick, bannen, raus. Weil nicht vorbereitet, der Boss nicht. Ja, dann liegt der Boss eben wieder nicht. Dann habe ich in 100 Wochen vielleicht 20 Leute da stehen, die wissen, ich komme vorbereitet zum Raid. Wer es glaubt. Lerne durch Schmerzen. So wie ich es in den Firmen, wo ich Chef war, auch gemacht habe. In Firmen? Ich bin Multimillionär und habe Firmen geleitet. VW, okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber, ja, ich habe Firmen geleitet wie Bosch. Oh, ist auf dein scheiß Beispiel. Warum? Ich habe Firmen geleitet wie Red Bull und Tesla. Was waren eigentlich nur für scheiß Beispiele? Ein Coca-Cola, Sony, Microsoft. Boah, Bastian Gummersbach, das VWL und BWL-Genie, das Firmen leitet und sie aus den roten Zahlen herausholt und wieder zu gewinnbringenden Beträgen führt und so ein Quatsch. Oh, meine Güte, lügt so viel, das ist ja unfassbar. Du kommst tatsächlich und hast letzte Woche von uns die Speisekarte für diese Woche bekommen. Du hast sie dir nicht angeguckt? Jetzt streich mir den Tag Urlaub, jetzt gehst du nach Hause und guckst dir die durch und morgen mach mal einen Test. Ja, so, genau. Das ist aber jetzt echt gar nicht machbar. Doch, es ist machbar. Ist es nicht machbar. Wenn jemand ohne Arbeitskleidung zur Arbeit kommt, kann ich das auch tun. Ja, gut, ich kann alternativ eine Abmahnung schreiben. Urlaubstage streichen. Glaub's mir, ich kenne mich aus, bin in der Gewerkschaft. Da wirst du keine Chance haben vom Arbeitsgericht. Vom Arbeitsgericht sicher nicht, aber ich kann dem Mitarbeiter auch sagen, ich kann natürlich auch eine Abmahnung schreiben dafür. Das ist richtig, du hast ja, ja, aber es ist halt immer bezogen, sage ich mal, weißt, wie es halt auf die Kleinigkeiten halt kommt dann, weißt, wenn du jetzt sagst, der hat sich jetzt aus Versehen mal nicht vorbereitet, streichst den Tag Urlaub, also sagst, nimm die Stunden weg, was auch immer. Nee, das ist ja in keinem Verhältnis zu dem, was du halt da hast. Wenn es ein gravierender Sache wäre, ist es eine andere Geschichte. Nee? Naja, wenn derjenige dementsprechend seine Arbeit nicht machen kann, für die er eingeteilt ist, weil er nichts über das Essen erzählen kann, weil er die Sachen nicht im Kopf hat, weil er diese Sachen in einem Gourmet-Restaurant nicht erzählen kann, dann kann ich ihn nicht an die Tische schicken. Wenn ich nicht an die Tische schicken kann, ist er für mich nicht einplanbar. Nee? Bitte? Das müssen eigentlich die Einteiler dann wissen, wo die wie ihre Leute hinsetzen, weißt du? Ganz ja, nur wenn derjenige ohne Arbeitskleidung kommt, schicke ich ihn auch nach Hause und das ist ein Tag Urlaub wert. Nee? Wie gesagt, es kommt doch immer darauf an, wie derjenige reagiert. Wenn er mir tatsächlich dann so kommt wie du, hör mal, das ist rechtlich nicht möglich, dann sage ich, okay, dann kriegst du jetzt deine erste Abmahnung. Hier hast du die Karte, morgen frage ich dich ab. Kannst du die Sachen morgen immer noch nicht? Kriege ich morgen immer noch nicht mit das? Dann muss ich mir halt so langsam jemand anders suchen. Und wenn das, ich kann dir sagen, wenn solche Sachen passiert sind, gerade noch in der Probezeit, brauchte derjenige auch nicht wiederkommen. Ja, da ist was anderes. Probezeit spielt keine Rolle. Wie gesagt, aber ich habe es dann lieber so gemacht, ohne eine Abmahnung zu schreiben, weil ich weiß, dass derjenige keine Abmahnung möchte, sondern weil ich weiß, dass dem der Tag Urlaub dann lieber ist, dass ich ihn wegnehme und dass er sich dann zu Hause hinsetzen will, um das zu machen. Ja, das gibt ja auch nichts zur Sache hier, das finde ich jetzt. Ist auch wurscht, ich schmeiß die Leute hier in Zukunft raus, wenn sie nicht vorbereitet sind. Und geht bitte davon aus, es kann euch jederzeit ab jetzt passieren, dass ich einen von euch den Boss erklären lasse. Weil dann merken wir nämlich, einfach mal so random, ah, okay, diesen Boss darf ich heute mal erklären. Na, wen nehmen wir denn heute mal? Ach dich, du kannst den Boss nicht erklären. Bye, bye. Dann merken wir es ja, ne? Sorry, aber euer Verhalten zwingt mich zu diesem Verhalten. Ihr wollt ein netteres Verhalten von mir? Zeigt mir, dass ihr euch vorbereitet. Punkt. Offiziere allesamt runter Offizierschannel jetzt. Dankeschön. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Ebenso. Your channel was left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Yeah. Ja, nichts ist geplant. Es ist zu Ende. Okay. Hochwürden. Vorhin ist gesagt worden, Raid-Abbruch, Nachbesprechung. Okay. Lernt die Bosse. Kommt vernünftig. Habt die Sachen im Kopf. Hört hin. Das ist angesagt. Weil es vorhin 10.000 Mal erklärt wurde, Hochwürden. Die Leute haben gesagt, fick dich, ich bereite mich nicht vor. Und ich sag, fick dich, dann habt ihr keinen Raid. Deutlicher kann ich es nicht sagen. Jetzt angekommen, Michael. Und ich sag dir jetzt als Chef, nimm hin oder geh. Verstanden? Du bist schon mal aus der Gilde geflogen wegen dem. Du bist hier wieder angekommen, hast gesagt, wenn du sagst, es ist so, ist so. Entweder kriegst du es hin oder du gehst wieder. Oder wirst gegangen. Ja? Ja? Gut. Also hör auf, jeden Tag 2, 3, 4, 5 Mal bei uns vorstellig zu werden und irgendwas zu haben. Du hast vorhin deine Sachen ja auch nicht gemacht, wie du sie machen solltest. Ja, gut. You were banned from the server. Es war Hausaufgabe per Post seit Mittwoch. Es ist gestern nochmal gesagt worden, man kommt hier an und sagt eigentlich, fickt euch Arschlöcher, ich hab nichts getan, zieht mich durch. Deswegen schmeißt den Hurensohn raus. Und deswegen sehe ich auch nicht ein, dass man das spielt, weil ich habe gerade eigentlich nur gesehen, dass der halbe Raid keinen Plan von diesem Boss hat. Keinen. Da läuft jemand los auf eine Hexe. Die erste Hexe, die erscheint, die wir machen sollen. Aber anstatt sie nur zu unterbrechen als Mini, wenn er schon gelaufen ist, was eigentlich ein Caster sofort machen kann. Was ich auch immer sofort tue. Da kann man sich so drauf verlassen, als wird euer Leben von abhängig. Ich tue das. Ich habe schon über 3200 Raids auf dem Buckel. Wenn ich das nicht machen kann, kann keiner. Sorry, dass ich so arrogant da dran gehe. Aber da hat keine sauber dran verloren. Aber wenn ich schon wirklich sage, boah, ich bin so geil, ich laufe dahin, dann bleibe ich nicht da stehen und habe die Aggro davon. Sondern dann bringe ich die Gassi hier hin, damit sie wirklich schnell liegen kann, bevor das Blub erscheint. Weil ich weiß, wenn ich mir den Damage angucke, wenn Blub erscheint, dann habe ich hinter der zweite Zermalmarin da stehen.